Deutschlandfunk, 2.05 Uhr, die Verkehrslage auf der A3 Frankfurt-Köln zwischen Kreuzköln-Ost und Dreikeumer, Gefahr durch Personen auf der Fahrbahn. A3 Frankfurt-Würzburg zwischen Wertheim-Lenkfurt und Würzburg-Heidingsfeld, 25 Kilometer stockender Verkehr. Und A6 Heilbronn-Nürnberg zwischen Neuendettelsau und Kreuz-Nürnberg-Süd, 25 Kilometer Stau. Deutschlandfunk. Nachtradio. Willkommen zum Soundcheck. Das Thema heute: kreativer Inselkoller, Rock und Electro Sounds aus Island. Am Mikrofon begrüßt ihn nach wie vor Thomas Elbern. Stone the dead. Emiliana Torini auf ihren derzeitigen Hit Jungle Drum festzulegen, würde dem Thema nicht gerecht werden. Die Isländerin hat schon einige Alben draußen und der gerade gehörte verschrobene Song Dead Duck entspricht eigentlich ihrem Stil mehr als Jungle Drum. Er stammt von ihrer CD Me and Amini, die von 2008, mit der sie gerade, wie gesagt, Riesenerfolge feiert. Viele andere isländische Künstler sitzen dagegen noch in den Startlöchern, beispielsweise Valgar Sigurdsson, der schon hinter den Kulissen als Tontechniker für Björk gearbeitet hat. Der gelernte Tonmeister hat eines der feinsten Studios in Island gebaut und betreibt dort auch noch sein eigenes Label und macht nebenbei auch noch Musik. Nur 2007 erschien sein Album Equilibrium und wir hören daraus den Track Baby Architect. Why are numbers disagree? Zwischen fiesesten Kracheskapaden und getragenen Ambient-Klängen, so kann man die Musik von Ghost Digital bezeichnen. Die beiden Isländer Einar Örn und Curver drehen im folgenden Track so lange an ihren Effektgeräten, bis es anfängt weh zu tun. Der Song, der sich auch auf dem Sampler Screaming Masterpiece findet, dreht sich um das Thema Bank. Es gibt hier immer wieder die Frage, where's my money? Eine Frage, die sich viele Leute besonders in Island in diesem Jahr im Rahmen der Wirtschaftskrise auch gestellt haben. Ghost Digital waren also ihrer Zeit voraus. Hören wir sie mit Bank. Where is my money? So einen Track Buttercookies zu nennen, zeigt schon ein wenig Humor. Und sein Projekt Prinz Valium zeigt noch mehr Augenzwinkern. Porstein Olafsson steckt dahinter und mit dem Album Antlaus erschien Ende 2006 ein episches kleines Werk, das heute unter Shoegaze Electronica firmieren würde. In diesem Bereich hat der Däne Trente Møller zurzeit die größten Erfolge. Stilistisch nicht so weit entfernt ist Ruxpin, der sich an seinem Laptop so einiges zurechtfrickelt. Der folgende Titel frei übersetzt würde lauten: Ein Replikant geht in Rente. Das hat der Isländer akustisch schön in Szene gesetzt. Routine Retirement of a Replicant vom Album Elysium. Thank you. Der klassische Weg der isländischen Bands und Künstler, die es wirklich wissen wollen und international Karriere machen wollen, führt unweigerlich nach London und vielleicht mittlerweile auch nach Berlin. Björk, Emiliana Torini und einige andere Künstler haben es so gemacht und auf dem gleichen Weg sind Blindfold. Die Band besteht aus 4 Isländern, die mittlerweile in London leben und von dort aus ihre Karriere steuern. Und sie klingen wie viele Bands aus Island, getragen, melancholisch, Radiohead nicht unähnlich. Dieser Tage erscheint das neue Album Faking Dreams. Hören wir einen Song aus ihrem Debüt. Hier sind Blindfold mit Sleepless Nights. Thank you. Das Quartett Amina wurde hierzulande erstmals als Vorgruppe und Begleitung von Sigur Rós bekannt. Die vier experimentierfreudigen Musikerinnen können nicht nur ihre Geigen spielen, sondern auch vieles andere. Heraus kommt eine Musik zwischen Ambient Electro und dem, was man so als neue Musik bezeichnet. Ziemlich typisch für Island übrigens. Man kann das, was Amina produzieren, auch den Geist aus der Maschine kitzeln nennen. Es passt auf jeden Fall in die unglaubliche Landschaft. Hören wir vom Soundtrack Screaming Masterpiece Amina mit Fjaskanistan. Thank you. Island nur auf atmosphärische Musik zu reduzieren, würde der Sache nicht gerecht werden. Es gibt genauso rockende Gitarrenbands. Reykjavik mit Ausrufezeichen ist eine von ihnen. Und es ist typisch für die Insel, dass der Gitarrist abends noch in einer anderen Band spielt und dass sich für Aufnahmen Equipment zusammengeliehen wird und eine Atmosphäre von jedem hilft jedem herrscht, von der die isländische Musikszene gut profitiert. Hören wir Reykjavik mit Marlborough Friday. Vier Orgelspieler in einer Band, keiner hätte gedacht, dass das funktionieren würde. Es hat mit dem Apparat Orgenquartett, die aus der Not eine Tugend gemacht haben, denn es gab eine Zeit lang nur diese Alleinunterhalter-Orgeln in Island. Die Gruppe, die ein wenig wie eine Comedy-Version von Kraftwerk wirkt, hat sich echt eine Fanbase erspielt und ganz nebenbei einen ganz eigenen Sound erschaffen. Hören wir vom Sampler Screaming Masterpiece Apparat Orgenquartett mit Romantica. Tick-Tock. Bis Tick-Tock. Daniel August war eine richtige Popgröße in Island. Mit seiner Band hat er es auf 6 Goldalben gebracht, hat für sein Land im Eurovision Song Contest mitgemacht und wurde der Sänger von Gasgas. 2006 brachte er international sein erstes Soloalbum Swallow the Star auf den Markt. Hören wir daraus den Song The Moss. The pleasure in me. love him, I love him, I love him, I love him, I love him, I love him, I love him, I love him, I love him, she loves him. This time she loves him, she loves I'm gonna keep it to myself. Das war unverkennbar nochmal Björk, die wohl ewig als erster Name genannt werden wird, wenn es um die isländische Musikszene geht. Ich habe in dieser Sendung nur einen kleinen Teil präsentieren können und es wundert mich immer wieder, dass so ein kleines Land mit gerade mal einer Population, die einem Drittel von Köln entspricht, so viel interessante Musik produzieren kann. Das war es auch schon fast in diesem Soundcheck, in dem es um die Musikszene von Island ging. Hören wir bis zu den Nachrichten noch die Band Mumm mit dem Song Green Grass of Tunnel. Thomas Elbern war am Mikrofon und sagt jetzt schon mal Tschüss.